Hier sind die aktuellen Themen. Landwirte leiden unter Preisdumping, neues Konzept für das Schloss Hoya und HSG Nymburk im HVN-Pokal. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nymburk und den Landkreis. Im Studio Philipp Kessler. Guten Tag. Am 1. Januar 2016 tritt ein neues Wohngeldgesetz in Kraft. Die Miethöchstbeträge werden regional gestaffelt, die Mietenstufen neu festgelegt. Der Landkreis Nymburk gehört mit allen Mitgliedsgemeinden zur Mietenstufe 1, die Stadt Nymburk gehört zur Mietenstufe 2. Die Preise für Milch und weitere landwirtschaftliche Erzeugnisse sinken. Grund hierfür ist das Preisdumping der Supermarktketten. Die darunter Leidenden sind die Landwirte. Diese sind dem Ganzen jedoch hilflos ausgeliefert, so Kreislandwirt Tobias Göckeritz. Es gibt ja eine Unzahl von Bauern und es gibt ein Produkt oder unsere Produkte sind auch international austauschbar. Deswegen ganz klare Antwort, wir sind dem völlig hilflos ausgeliefert. Wir haben keine Möglichkeit zu verhandeln. Wir haben die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist an das Verantwortungsbewusstsein des Lebensmitteleinzelhandels zu appellieren und ihr Verhalten im gegenseitigen Miteinander oder im Miteinander zu ändern. Am 25. November wird in Hoya das neue Nutzungskonzept für das dortige Schloss vorgestellt. Ein Architekturbüro wurde im Februar dieses Jahres von der Stadt Hoya mit der Erstellung beauftragt. Herausgekommen ist eine multifunktionale Nutzung, die allen interessierten Bürgern innerhalb dieser öffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt werden soll. Und wir kommen noch zum Sport. Die HSG Nymburk muss an diesem Wochenende im Pokal des Handballverband Niedersachsen ran. Hier wird die HSG nur mit einem Minimalkader der ersten Mannschaft antreten. Grund seien die geringen Aussichten auf Erfolg in Relation zum Aufwand, so Trainer Dirk Pauling. Ja, im Handball ist es so, dass man sich über den HVN früher relativ einfach für den DAB-Pokal qualifizieren konnte. Das ist jetzt anders. Man muss mehrere Runden überstehen. Und das ist natürlich eine hohe Belastung, was halt immer im Wochenendspiel Turnierformen stattfindet. Und das ist für die Spieler eine wirklich zu hohe Belastung, die in der Saison ja sowieso jedes Wochenende schon ein Spiel hat. Drumherum kommt die HSG jedoch nicht. Für jeden Verein ist der Pokal eine Pflichtveranstaltung. Der erste Gegner wird am Samstag um 17 Uhr der Lehrter SV sein. Soweit die aktuelle Meldung aus unserer Nachrichtenredaktion.